HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Wenn alle auf der ganzen Welt in jedem Moment alles hören können, wenn das Didgeridoo in der Fußgängerzone erklingt und nicht mehr nur bei Zeremonien in Nordaustralien, wenn exotische Melodien auf Dancebeats davoneilen, wo bleibt da das Echte, das Authentische? Aber gibt es das überhaupt in der Musik? Was westlichen Hörern heute exotisch erscheint, entspringt oft ihrer eigenen Tradition. Globalisierung gibt es, seit es die Welt gibt. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 26. Polka in China, Verlust und Chance in der globalisierten Welt, von Michael Rüsenberg. Am 27. Dezember 2011 starb die Sängerin Cesaria Evora im Alter von 70 Jahren. Sie starb dort, wo sie auch geboren wurde, auf São Vicente, das ist eine der kapverdischen Inseln. Der Tod von Cesaria Evora fand auch im deutschen Feuilleton Beachtung. Gefeiert wurde in den Nachrufen aber keineswegs die Vertreterin der kapverdischen Folklore, wie man sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren bezeichnet hätte. Gefeiert wurde, zum Beispiel in der Rheinischen Post und in der Süddeutschen Zeitung, ein Superstar der Weltmusik. Das ist erstaunlich, denn die Musik von Cesaria Evora zeichnete sich stilistisch gewiss nicht durch den Anspruch aus, die ganze Welt zu umarmen. Die Sängerin war eine Repräsentantin des Morna, einer geografisch recht präzise lokalisierbaren regionalen Musikkultur. Aber ist die Bezeichnung Weltmusik wirklich so erstaunlich? Hat sich nicht längst Weltmusik durchgesetzt als begriffliches Dach für alle Musiken, die außerhalb Europas siedeln? Werden nicht selbst Teile der europäischen Musik, beispielsweise der portugiesische Fado, mitunter schon dazugezählt? Weltmusik oder World Music, in diesem Falle lässt sich ausnahmsweise einmal die Geburtsstunde eines Begriffes benennen, nämlich Montag, 29. Juni 1987. Das Pub Empress of Russia in London. Dort trafen sich 20 Vertreter unabhängiger Schallplattenlabels, unter ihnen der renommierte Joe Boyd. Ein Wort sollte ausgebrütet werden, mit dem die Labels ihre sehr unterschiedlichen Veröffentlichungen dem Handel besser schmackhaft machen konnten. Sie müssen sich also nicht mehr den Kopf zerbrechen, wo sie die neuen Alben mit jemenitischem Pop, bulgarischen Chören, Sukkus aus dem Zaire oder Chora-Aufnahmen aus Gambia hinstellen sollen. World Music, Weltmusik. Das war 1987 ein Begriff für das Marketing und keineswegs eine musikalische Definition. Der Begriff hat inzwischen weite Kreise gezogen. Er hat auch die akademischen Institutionen erfasst. So gibt es zum Beispiel in Hildesheim ein Center for World Music. Das ist eine der Universität Hildesheim angegliederte Institution, untergebracht in einer früheren evangelischen Kirche. Leiter des Hildesheimer Center for World Music ist der Musikethnologe Professor Raimund Vogels. Ich glaube, dass das eigentlich eher eine Frage von Definition des Einzelnen ist. Wir werden hier 5 Leute am Tisch versammeln können und würden 5 Definitionen bekommen. Wir haben viele World Music Begriffe. Ich glaube, das ist das Problem. Natürlich gibt es einen World Music Begriff als musikalische Gattung, die sich widerspiegelt in der CD-Abteilung eines Kaufhauses, wo man dann von Youssou N'Dour bis Angélique Kidjo die großen Namen einer Szene wiederfindet, die ja auch wirklich weltweit rezipiert wird. Vor allen Dingen eben die Rezeption des Nordens oder des Westens von Musikstilistiken, wo Popularmusikstile und traditionelle Musikstile in irgendeiner Form eine Mischung eingehen. Aber wir haben auch längst einen World Music Begriff, der im Prinzip den Gegenstandsbereich von musikethnologischer Forschung einschließt, wo wir längst nicht sagen, wir fassen jetzt nur dieses enge Segment von Popularmusik an, sondern uns interessiert eigentlich musikalisches Verhalten weltweit. Auch da stülpen wir dann unter Umständen den Begriff World Music drüber, um einfach einen Begriff zu haben, mit dem wir das, was wir tun, beschreiben. Weltmusik ist also ein sehr offener, ein unverbindlicher Begriff. Nichts, was eine Musik meint, in der die ganze Welt stilistisch aufgehoben wäre. Es ist sicher keine Musica Mundana. Nein, der Begriff ist da, wo er verwendet wird, einer, wo man nachfragen muss, was meinst du eigentlich mit diesem Begriff? Und dann bekommt man entsprechende eigentlich Konzepte geliefert, die ganz unterschiedlich sein können. World Music, Weltmusik. Es liegt nahe, die Musikformen, die insbesondere dem kommerziellen Verständnis dieses Begriffs entsprechen, mit dem in Verbindung zu bringen, was wir heute unter Globalisierung verstehen. In Gang gebracht auch, aber nicht ausschließlich durch das Internet. Globalisierung ist für Musikhistoriker und Musikethnologen freilich viel, viel älter. Raimund Vogels. Globalisierung ist ein Prozess, den es gibt, seit es die Welt gibt. Die ganze Besiedlung der Welt basiert darauf und insofern ist das als Phänomen ja überhaupt gar nicht neu. Spätestens seit dem Zeitalter der Entdeckungen hat das Ganze sicher globalen Ausmaß angenommen, wo innerhalb relativ kurzer Zeiten relativ große Entfernungen zurückgelegt werden und wo die Komprimierung, wenn man so will, des Raumes eben dafür sorgt, dass nicht nur Menschen und Güter, sondern eben auch zunehmend Ideen sich über diesen Globus verbreiten. Wir könnten jetzt nochmal auf den Zeitalter des Sklavenhandels verweisen, wo ja tatsächlich der Bereich zwischen Afrika und Amerika zum wirklichen Highway wurde, den wir eben viel mehr in den Blick nehmen müssen, wo sowohl von Afrika nach Amerika wie eben auch zurück eigentlich ein beständiger Austausch war. Die Seefahrt birgt ein ganzes Bündel von Möglichkeiten, Musik zu vermitteln. Zunächst sind jene Gesänge zu nennen, welche die Seeleute bei ihrer Arbeit an der Takelage der Segelschiffe sangen. Ihre prägnanteste Ausformung fanden sie in den englischen Sea Shanties. Maximilian Händler, Musikethnologe aus Graz, in seinem Buch über die Vorgeschichte des Jazz. Dann brachten Seeleute Musikinstrumente in ferne Länder. Die Substitutionslauten entlang des portugiesischen Seeweges nach Ostasien legen noch heute indirekt Zeugnis davon ab. Gitarre, Violine und Ziehharmonika folgten in späteren Zeiten nach. 1577 schreibt ein europäischer Missionar aus Kyoto in Japan. Ach, hätten wir doch mehr Orgeln und andere Instrumente. Japan könnte binnen eines Jahres christlich sein. Ja, das muss ein englischer Missionar gewesen sein. Ansonsten waren vor allem Jesuiten in Ostasien sehr tätig. Gerade jesuitische Komponisten haben eine ganz eigenartige Mischung zwischen ostasiatischer und europäischer Musik hervorgebracht. Vielleicht finden sich hier sozusagen die frühesten Wurzeln eines Interesses, ja einer Begeisterung an abendländischer Musik, wie sie sich heute beispielsweise bei den Tourneen der Berliner Philharmoniker durch Japan zeigt. Nicht nur dort, in mehreren Staaten Südostasiens spielen westliche Orchester vor größeren Auditorien als daheim und erzielen Höchstgagen. Vermutlich wird das Interesse an westlicher Kunstmusik dabei auch gespeist von ihrem Imagefaktor, nämlich als Ausdruck westlicher Lebensart. Das war schon im 19. Jahrhundert so. Ab 1880 waren Partituren westlicher Musik an japanischen Schulen verbreitet. Und, für unser Thema besonders aufschlussreich, die Musiker, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die westliche Musik erlernten, waren dieselben, die an der Entwicklung der höfischen Musik, genannt Gagaku, beteiligt waren. In ihren Konzerten spielten sie beides. Der Grazer Musikethnologe Maximilian Händler hat sich ausführlich mit der Rolle der Portugiesen im Zeitalter der Entdeckungen befasst. So war es ein portugiesischer Seefahrer, dem es 1435 als erstem gelang, Kap Bojador zu umsegeln. Es liegt etwas nördlich des 26. Breitengrades im heutigen Staat Marokko-Westsahara und galt im späten Mittelalter als Grenze, die nach Süden nicht überwunden werden konnte. Dass dies 1435 doch gelang, ist für Maximilian Händler eine Leistung, auch mit musikalischen Folgen. Weder die Portugiesen, die 1491 den König von Kongo tauften, noch die Niederländer am Kap der Guten Hoffnung oder die Pilgrimfathers in Neuengland hatten Mozart oder Beethoven im Gepäck. Sie und alle anderen, die das Meer zu Handel und Landnahme befuhren, trugen die Musik nicht nur ihrer Zeit mit sich, sondern auch der davorliegenden Jahrhunderte. Es handelt sich um Stile und Spielweisen, von denen in Europa nur mehr Rudimente in abgelegenen Gebieten zu finden sind. Formen der Kunstmusik spielen dabei die geringste Rolle. Vielmehr tut sich ein Blick in die europäische Popularmusik der vergangenen 500 Jahre auf und vieles, was westlichen Hörern heute exotisch erscheint, entstammt ihrer eigenen Tradition, die sie nicht mehr kennen. Die Taufe des Königs von Kongo im Jahre 1491. Sie ist für den Musikethnologen Händler ein Schlüsselereignis der musikalischen Globalisierung. Es war der erste und gleichzeitig der prominenteste Heide, den die Portugiesen taufen konnten. Das war in einer Zeit, als das Zweite Vatikanum noch nicht durchgegriffen hat und solche Feste wirklich pompös gefeiert wurden. Solche Zeremonien haben stundenlang gedauert, waren ununterbrochen von Musik untermalt und die Musik hat sie überhaupt den Hauptteil der Zeremonien ausgemacht. Die Rezeption europäischer Musik durch Schwarzafrikaner beginnt im 15. Jahrhundert, vermittelt durch die Seefahrer. Es finden sich heute im Kongo Instrumente, die nicht westlicher Bauart sind, zum Beispiel der Bluriark oder die Bogenlaute, die rein afrikanisch sind, gleichzeitig aber temperiert gestimmt. Das sind Anzeichen, dass der Einfluss der europäischen Musik schon sehr tief greift. Was hatte Maximilian Händler vorhin gesagt? Vieles, was westlichen Hörern heute exotisch erscheint, entstammt ihrer eigenen Tradition, die sie nicht mehr kennen. Raimund Vogels hat dafür ein prägnantes Bild gefunden. Wir können sicher davon ausgehen, dass der Austausch von Musiken einer ist, der eigentlich permanent über die letzten 500 Jahre ein Prozess des Geben und Nehmens war. Es ist nicht so, dass jetzt mit den Sklaven oder eben auch mit den Seefahrern etwas in der neuen Welt abgeliefert worden ist und da ist es dann geblieben und irgendwann ist es mal wieder zurückgekommen, sondern wir müssen uns das als mehrfache Spule und als mehrfaches sich aufeinander beziehen verstehen und nicht als einmaligen Vorgang. Das bedeutet, Musiken mischen sich viel leichter als Sprachen. Sprachen werden eher verdrängt oder ersetzt. Musiken eignen sich für das, was die Musikethnologen demzufolge Synkretismus nennen. Der kanadische Musikpsychologe Stephen Brown nennt als Beispiel die zentralafrikanischen Pygmäen. Von ihrer Sprache habe sich nichts erhalten, ihre Musik aber blühe bis zum heutigen Tage. Dieser Synkretismus erschöpft sich freilich nicht in der Übernahme oder Infiltrierung durch die Musik der Kolonialherren. Es war und ist ein Prozess unter allen Musikkulturen. Der englische Musikwissenschaftler Nicholas Cook nennt ein Beispiel aus der Gegenwart. Brasilianische Popmusik besteht aus einer unentwirrbaren Kombination aus einheimischen, portugiesischen, afrikanischen und nordamerikanischen Musiken und hat selbst in großem Maße Nordamerika und Europa beeinflusst. Die technische Entwicklung hat sicher in unserem heutigen Begriff von Globalisierung eine wichtige Rolle gespielt, weil im Bereich der Musik mit der Loslösung der musikalischen Produktion vom Produzenten, also mit der Loslösung dessen, was der Musiker, die Musikerin einspielt und der Möglichkeit, das innerhalb von ein paar Stunden am anderen Ende der Welt zu hören, ohne dass man überhaupt weiß, wer dieser Musiker ist. Das hat sicher für die musikalische Welt einen ganz zentralen und ganz grundlegenden Wandel bedeutet. Denn sicher noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die Musik schier untrennbar mit dem Musiker verbunden. Sehen wir mal von den Spieluhren und Musikautomaten ab, die es im 18. Jahrhundert schon gab. Polka in China. Im Internet kann jeder überprüfen, dass dies weder Fantasie noch Utopie ist. In einem Video auf YouTube kann man etliche Paare dabei beobachten, wie sie in einem öffentlichen Park Polka tanzen, zu chinesischer Schlagermusik. Es gibt solche Phänomene zuhauf. Finnland gilt schon seit langem als das Tangoland Nummer 2 nach Argentinien. Und ein Klassikkritiker weist darauf hin, das deutsche Geigenwunder ist Ausdruck von Wanderschaft und globaler Vernetzung. Polka in China, Verlust und Chance in der globalisierten Welt. Die beiden Musikethnologen in dieser Sendung kommen zu einer sehr ähnlichen Bewertung. Maximilian Händler aus Graz. Wenn nur die amerikanische Hitparade globalisiert wird, dann ist es eindeutig ein Verlust. Wenn auch andere Formen globalisiert werden, da könnte durchaus eine Chance drinnen sein. Raimund Vogels aus Hildesheim. Also aus meiner Perspektive betone ich ganz eindeutig die Chance. Ich betone, dass die heutige Welt vielen Menschen eigentlich mehr als früher die Chance gibt, sich musikalisch individuell selbst zu bestimmen und sogar individuell kreativ tätig zu sein. In der globalisierten Welt hat sich vieles verändert, weil nämlich die Zugangswege zur Musik andere geworden sind. Ich brauche eben nicht mehr unbedingt das Portemonnaie meines Vaters, um in der Musikschule Klavier oder Geige zu lernen, sondern ich kann an meinem kleinen Computer zu Hause mir die entsprechenden Musikprogramme runterladen und ich kann völlig losgelöst von technischen, handwerklichen Fähigkeiten der Beherrschung eines Instruments anfangen, musikalisch zu basteln, selber eigene Musikformen für mich zu finden und trete damit eigentlich raus aus dieser gesellschaftlichen Begrenztheit, die Musik bis in die jüngste Vergangenheit in unserer Welt hatte. Ähnliches beobachten wir auch in Afrika. Die traditionelle Musik ist in der Tat einen häufig bestimmten Berufskasten vorbehalten. Die Popularmusik löst diese Kastenbindung weitestgehend auf. Und viele Kids greifen eben zur Gitarre oder zum Keyboard und fangen an, Musik zu machen, die vorher nie im Leben die Möglichkeit gehabt hätten, da einen Zugang zu finden. Ich betone eigentlich eher die Chancen, die die Globalisierung mit sich bringt, weil sie neue Wege, neue Ausdrucksformen schafft. Musik ist ein flüchtiges Geschäft und lebt vom Wandel, lebt von der Erneuerung und dem permanenten etwas neu mit einbeziehen, sodass ich schon sehe, dass die Globalisierung da eigentlich eher Chancen öffnet. Diese Entwicklung mag einem durchaus gefallen, aber bringt sie nicht zwangsläufig musikalische Ergebnisse hervor, die von einer gewissen Oberflächlichkeit geprägt sind? Noch einmal Raimund Vogels. Natürlich ist das Oberfläche, weil die Kids, die sich in den Berliner Lofts mit balinesischen Klängen auseinandersetzten, natürlich nicht in Bali waren, natürlich dort nicht sozialisiert waren und es gar keine Chance gibt, quasi balinesisch zu werden, bevor man das Recht hat, sich mit balinesischen Klängen auseinanderzusetzen. Und umgekehrt logischerweise auch, die Kids in Kinshasa, die zur Gitarre greifen, müssen nicht unbedingt, was weiß ich, Galuppi studiert haben, um irgendwelche Gitarrentabulatur oder Lautentabulaturen zu lernen. Sie nehmen diese Instrumente und machen es zu etwas kulturell Eigenem. Aber möglicherweise ist diese Zuschreibung, die nehmen ja nur Oberfläche, vielleicht einfach zu kurz gegriffen. Sie machen es zu was Eigenem und sie machen das durchaus mit großer Ernsthaftigkeit, mit großem Anspruch und mit dem Wunsch, sich selber auszudrücken. Und da fällt es mir relativ schwer zu sagen, naja, das ist ja alles nur oberflächlich. Polka in China. Verlust und Chance in der globalisierten Welt. Es sieht aus, als müssten wir uns verabschieden von liebgewonnenen Begriffen und damit auch von einer musikalischen Ordnung, wie sie unseren Alltag vielfach prägt, dass nämlich jede Musikkultur sich von den anderen unterscheidet und sich sauber beschreiben lässt. Die Musikethnologie hat davon längst Abschied genommen. In ihrem Denken bleibt quasi kein Stein mehr auf dem anderen. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, was ist echt? Was ist genuin in der Musik? Wenn man die europäische Musik unter diesem Aspekt betrachtet, dass es auch keine genuin europäische Musik gibt. Musik hat immer vom Austausch gelebt. Es ist allerdings so, die Musik, das ist seit, wie gesagt, mehr als 500 Jahren so, immer hineingezogen wird in andere Spielweisen, andere Musikästhetiken. Und dadurch entstehen Mischformen, bei denen man teilweise wirklich sagen kann, das kommt von da, das kommt von dort. Andererseits aber auch wieder solche Mischformen, bei denen wirklich nicht mehr zu trennen ist, was kommt von hier, was kommt von dort. Und das größte Lieblingswort aus dem musikalischen Alltag, Authentizität. Wir haben eine ganze Reihe von Begriffen, die eigentlich so einen versteckten Eurozentrismus beinhalten. Authentizität ist so ein Begriff, auch der Begriff der Tradition, sicher Begriffe wie Hochkultur oder Primitivkultur, Begriffe wie Blütezeit und so weiter und so fort. Das sind eigentlich alles Begriffe, die aus unserer heutigen Perspektive in irgendeiner Form, vielleicht nicht eindeutig, aber doch wertend, die Musik einer anderen Kultur, einer anderen Zeit ja einengen. Authentizität ist so ein Begriff einfach deswegen, weil wir quasi anderen Menschen unterstellen, es gäbe eine Musik, die sozusagen ihre Musik wäre, von der dann aber erstmal auch nicht gesagt wird, wo sie historisch herkommt, die quasi sozusagen essentialisiert, die Musik der ist. Und die Musik der wird dann durch westliche Musik quasi verändert, abgesunkenes Kulturgut und so weiter. Dann werden dann Begriffe drauf gepflanzt, die eigentlich sozusagen den Verlust betonen, statt den Menschen die Autonomie zu geben, wenn sie in Kontakt mit Neues geraten sind, das, was sie immer schon gemacht haben oder was sie zuletzt gemacht haben, eben aufgrund des Einflusses und der Begegnung mit dem Neuen zu verändern. Wir lehnen diesen Begriff oder ich lehne diesen Begriff Authentizität deswegen ab, weil er den kreativen Prozess, und das ist ein zutiefst menschlicher Vorgang, eigentlich negiert und gerne die Menschen so hätte, wie wir sie uns vorstellen, wohl wissend, dass es diesen Urzustand, dass auch der eine Fiktion ist, dass es den nie gegeben hat. Dieser Abschied vom Authentischen, er dürfte vielen schwerfallen. Ja, er dürfte mitunter schmerzlich sein, wenn wir uns dabei bestimmte Alltagsphänomene vor Ohren führen. Der Didgeridoo-Spieler in der Fußgängerzone ist selbstverständlich genau Ausdruck dieser Globalisierung. Er macht etwas damit, was im Sinne von Sacred Songs der Australier eigentlich damit nichts mehr zu tun hat. Der macht halt sein eigenes Ding. Das ist eben dieses Pusterohr, aber es ist etwas Neues geworden. Da steht auch Didgeridoo drauf, aber es ist eigentlich nicht Didgeridoo drin. Das Authentische ist ein Phantom, dem wir nachjagen. Wir können auch nicht sagen, diese musikalische Aufführung im australischen Hinterland mit dem und dem Clan-Ältesten und so weiter, das ist die authentische Didgeridoo-Aufführung. Und dann können wir sofort 10 andere ins Feld führen, die sagen, ja, nee, halt, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Wir sind die authentische Aufführung. Das heißt, diese Vorstellung von Authentizität ist eine westliche Kategorie, die wir gerne anderen ans Revers heften. Nicht zuletzt, um so eine eigene kulturkritische Nuance noch reinzubekommen. Aber es ist eben ein Phantom. Einen Widerhall findet diese Auffassung in den polemischen Überlegungen des indischen Komponisten Sandeep Bhagwati, der in Europa aufgewachsen ist. Die Fragen, die Europa an die Musik stellte, lauteten stets: Was ist richtige Musik? Wie soll man sie hören? Welche Maßstäbe kann man für sie finden? Wer hört sie richtig? Wer versteht sie? Die Fragen, die sich in einer wirklich globalen Musik stellen würden, sind vielleicht ganz andere. Was ist Zuhören? Welche Arten des Zuhörens gibt es? Worauf legen sie Wert? Was entgeht ihrer Aufmerksamkeit? Was geschieht, wenn verschiedene Arten des Zuhörens aufeinanderprallen? Wer hört welchen musikalischen Wahrheiten zu? In welchem Zusammenhang? Mit solchen Fragen ist es vielleicht schwieriger, zugleich aber auch einfacher, sich einer Musik der Welt zu nähern. Ob sie aber je eine Weltmusik werden wird, von Weltsprache ganz zu schweigen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht einmal, ob es wünschenswert wäre. Was er hier beschreibt, ist eigentlich dieser Shift weg vom Kunstwerk, von der Musik, also was ist gute, wahre, schöne Musik, hin zum Rezipienten. Wer hört was wie? Am Ende kommen wir dahin, dass wir die unterschiedlichen Rezeptionsweisen eben im Gegensatz zu Adorno nicht mehr klassifizieren zwischen dem Superexperten und dem Hörer, der sozusagen nur zum Frühstücksei noch irgendwie hinten im Hintergrund was dudeln hat, sondern wir geben eigentlich jeder Form des Hörens ihre eigene Autonomie zurück. Ich finde es völlig legitim, wenn man beim Frühstück Musik hört und damit von mir aus im Sinne des Moodmanagements sich einfach auf das einstellt, was man den Tag über zu leisten hat. Das ist für mich genauso legitim wie derjenige, der sich in der Partitur versenkt und über CD-Kopfhörer sich ganz in ein Stück hineinbegibt. Was Professor Vogels aus Hildesheim hier entwirft, sind nichts weniger als die Umrisse einer neuen ästhetischen Ordnung, beruhend auf einem Relativismus, das heißt der Gleichwertigkeit aller Musiken und aller Arten des Hörens. Es mag ein jeder entscheiden, ob das für ihn oder für sie die Beschreibung einer wünschenswerten Zukunft ist. die Beschreibung einer wünschenswerten Zukunft, in der vor allen Dingen Prozesse zugelassen sind. Also wo wir nicht mehr die Zuschreibung im Sinne einer letztlich doch Werteästhetik haben, sondern wo wir dieses kulturelle Aushandeln von Musik, wo wir quasi jeden Einzelnen die Autonomie geben, das für sich so zu tun, wie er das will. Im wilden Genre-Mix, wenn es sein muss. Es darf auch sicher in der klaren Festlegung auf ein Genre sein. Jeder hat da seine Autonomie, wogegen in diesem Abschnitt polemisiert wird, berechtigterweise meiner Meinung nach, ist das sozusagen die kulturelle, ästhetische Deutungshoheit der einen Seite, der anderen Seite gegenüber übernommen wird. Es geht tatsächlich, glaube ich, um Demokratisierung, um globale Demokratisierung von einer kulturellen Selbstverantwortlichkeit. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass jemand für sich selber sagt, das halte ich für schlechte Musik oder für schlecht gemachte Musik. Deswegen höre ich mir das einfach nicht an. Das Problem kommt für mich nur ins Spiel, wenn diese Haltung quasi zur Norm wird für zum Beispiel die Vergabe von Kulturgeldern, zum Beispiel für die Inhalte von Lehrplänen und so weiter und so fort. Wenn also quasi eine Dominanz auf der einen Seite aufgebaut wird und die anderen vielen Formen von Musik hören, wahrnehmen, diffamiert werden als schlecht. Also das Diskursgefälle ist das, was mich stört und nicht die Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen darf, was für ihn gut oder für sie gut oder schlecht ist. Der indoeuropäische Komponist Sandeep Bhagwati fügt diesen Überlegungen noch eine globale Perspektive hinzu. Europa hat nicht einmal mehr das Anrecht auf eine exklusive Deutung und Nutzung seiner eigenen Traditionen. Es muss, wie alle anderen Kulturen, die es schon seit Jahrhunderten von Europa erfuhren, sich dem Fremden, dem Vereinnahmenden, ja auch dem oberflächlichen, dem ausbeutenden Blick aussetzen. Noch einmal das Beispiel der japanischen Pianistin, die Mozart übt. Muss sie denn von einem Klavierprofessor, der möglichst auch noch Salzburger ist, darin unterrichtet werden, wie man Mozart richtig spielt? Wäre es nicht spannender und letztlich wirkliche Kultur statt bloßer Repräsentationskultur, wenn sie aufgrund ihrer ganz spezifischen, multikulturellen Prägungen eine eigene, möglicherweise ganz eigentümliche Interpretation fände? Wenn sie Mozart schlecht, sich selber aber gut interpretierte? Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 26. Polka in China, Verlust und Chance in der globalisierten Welt, von Michael Rüsenberg. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.